Die vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung. Es gibt vier Disziplinen, durch die man, wenn man sie durchgängig praktiziert, die Schwachstellen bei der Umsetzung überwinden und die Fähigkeit von Teams und Organisationen zur Fokussierung auf ihre Top-Prioritäten und deren Umsetzung enorm verbessern kann. Wir nennen sie die vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung. Four Disciplines of Execution. Natürlich wird die Umsetzung durch Dutzende von Faktoren beeinflusst. Unseren Forschungen zufolge repräsentieren diese vier Disziplinen jedoch jene 20% der Aktivitäten, die 80% der Ergebnisse erzeugen, denn sie führen zu einer durchgängig hervorragenden Umsetzung der Top-Prioritäten. Sie werden sehen, dass die vier Disziplinen im Einklang mit den drei Bereichen der Größe stehen und sich aus ihnen ergeben. Sie sind der ideale Punkt, der Kontaktpunkt, an dem die stärkste Kraft freigesetzt wird, die von Schritt zu Schritt führenden, machbaren, konkreten, laserscharf fokussierten, praktischen Methoden, die es Teams und Organisationen ermöglichen, durchgängig Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte Ihnen nun einen Überblick über die vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung geben. Disziplin 1. Auf das absolut Wichtige fokussieren. Bei der Fokussierung von Organisationen ist ein Schlüsselprinzip zu beachten, das viele nicht verstehen. Die Leute können sich von Natur aus immer nur auf eine Sache oder bestenfalls einige wenige Dinge so konzentrieren, dass sie dabei hervorragende Leistungen erbringen. Nehmen wir an, Sie hätten eine Chance von 80%, ein bestimmtes Ziel auf hervorragende Weise zu erreichen. Wenn Sie noch ein zweites Ziel dazu nehmen, sinkt Ihre Chance, beide zu verwirklichen, den Forschungen zufolge auf 64%. Je mehr Ziele Sie hinzufügen, desto stärker sinkt die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen. Wer beispielsweise mit 5 Zielen gleichzeitig jongliert, hat nur noch eine Chance von 33%, bei allen 5 wirklich Spitzenergebnisse zu schaffen. Deshalb muss man sich unbedingt sorgsam und intensiv auf nur ganz wenige entscheidende Ziele konzentrieren. Natürlich sind manche Ziele wichtiger als andere. Daher müssen wir lernen, zwischen dem bloß Wichtigen und dem absolut Wichtigen zu unterscheiden. Absolut wichtige Ziele bringen ernste Konsequenzen mit sich. Falls wir diese Ziele nicht erreichen, wird alles andere, was uns gelungen ist, relativ belanglos. Denken Sie einmal an die Situation von Fluglotsen. Ständig sind Hunderte von Flugzeugen in der Luft und sie sind alle wichtig, besonders wenn man selbst in einem von ihnen sitzt. Der Lotse kann sich jedoch nicht auf alle zugleich konzentrieren. Seine Aufgabe ist es, sie nacheinander auf den Boden zu holen, ohne dabei auch nur einen Fehler zu machen. Organisationen und Unternehmen sind in einer ganz ähnlichen Lage. Den Luxus der geteilten Aufmerksamkeit können sich nur wenige leisten. Manche Ziele müssen einfach sofort auf den Boden geholt werden. Woher wissen wir aber, welche Ziele absolut wichtig sind und uns besonders gut dabei helfen werden, unseren strategischen Plan umzusetzen? Manchmal ist das auf den ersten Blick klar und offensichtlich, doch oft ist eine Analyse erforderlich. Der Wichtigkeitsfilter ist ein sehr nützliches Tool für die strategische Planung, das uns hilft, die Priorität unserer Ziele zu ermitteln, indem wir sie durch die Teilfilter für die Wirtschaftlichkeit, die Strategie und die Interessengruppen laufen lassen. Anders gesagt, er wird Ihnen helfen, zu beurteilen, welche der möglichen Ziele die größte positive Wirkung bei der Wirtschaftlichkeit, der Strategie und den Interessengruppen hätten. Sie können den Wichtigkeitsfilter auch benutzen, um Ihre Top-Ziele zu bestimmen. Das ist Visionär sein, an der vordersten Front des Handelns. Interessenfilter. Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie tun sollten, um die Bedürfnisse der Interessengruppen zu erfüllen? Ihre Kunden, Beschäftigten, Zulieferer, Investoren und andere sind alle von diesen Zielen betroffen. Denken Sie darüber nach, wie die möglichen Ziele Kundenbindung erhöhen, Energie und das Engagement der Mitarbeiter freisetzen, sich positiv auf Ihre Lieferanten, Geschäftspartner, Investoren auswirken. Strategiefilter. Überlegen Sie, wie die möglichen Ziele die Strategie Ihrer Organisation beeinflussen. Vor allem, ob diese Ziele die Ziele Ihrer Organisation direkt unterstützen, Kernkompetenzen steigern, die Marktposition stärken, den Wettbewerbsvorteil vergrößern. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihre Strategie auf die wirksamste Weise voranbringen können. Wirtschaftlichkeitsfilter. Ein absolut wichtiges Ziel muss direkt oder indirekt zur finanziellen Gesundheit Ihrer Organisation beitragen. Fragen Sie sich, welche zwei oder drei der möglichen Ziele Ihnen den bedeutsamsten wirtschaftlichen Ertrag bringen würden. Berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte: Steigerung des Umsatzes, Reduzierung der Kosten, Verbesserung des Cashflows, Erhöhung der Profitabilität. Selbst bei Non-Profit-Organisationen ist die Wirtschaftlichkeit ganz wichtig, denn ohne Cashflow können auch sie nicht überleben. Wenn man die Ziele durch die drei Filter laufen lässt, setzt man hinter das Was jeweils ein klares Weshalb. Meiner Ansicht nach werden Strategiepläne immer verschwommen und hochfliegend bleiben, wenn man die zwei oder drei höchsten Prioritäten, die absolut wichtigen Ziele, nicht ermittelt. In diesen Prozess müssen die Interessengruppen auf allen Ebenen der Organisation einbezogen werden, damit ihre innere Verpflichtung größer wird und sie die Überlegungen hinter jedem dieser Ziele verstehen. Um Spitzenergebnisse zu erreichen, muss man sich auf eine ganz kleine Zahl absolut wichtiger Ziele konzentrieren und das bloß Wichtige zurückstellen. Da wir Menschen von Natur aus immer nur eine Sache oder bestenfalls einige wenige Dinge hervorragend machen können, müssen wir lernen, unseren Fokus zu verengen. In Wirklichkeit aber versuchen viel zu viele von uns, viel zu viele Dinge zu tun. Wir müssen, wie die Fluglotsen, lernen, immer nur ein Flugzeug auf den Boden zu holen, weniger Dinge hervorragend zu tun, statt viele auf mittelmäßige Weise. Um diese Disziplin zu praktizieren, müssen Sie die zwei oder drei höchsten, absolut wichtigen Ziele Ihres Teams klären und sie sorgfältig so gestalten, dass sie an den Top-Prioritäten der Organisation ausgerichtet sind.